Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist ein Morgen wie jeder andere und Anne Helm wartet auf den Bus. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke in Berlin. Ja, eine Bedrohungssituation oder dass ich bedroht werde, das kenne ich schon ziemlich lange. Größtenteils online, aber auch über meine Postadresse, meine offizielle. Und habe das auch schon in meinem Wohnumfeld erlebt von der örtlichen Neonazi-Szene. Der Bus lässt noch auf sich warten. Da setzen sich zwei Männer neben sie. Anne Helm sagt, Leute aus der Szene. Die beiden erklären ihr, dass sie wissen, wo sie wohnt. Das war bereits vor ein paar Jahren. Seitdem weiß Anne Helm, dass Neonazis sie beobachten. Daran hat sich bis heute vermutlich nichts geändert. Zumindest existiert die Szene weiter. Und die Polizei fand auf dem Rechner eines Tatverdächtigen der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln Feindeslisten. Also Listen von Personen mit persönlichen Daten. Darunter auch die von Anne Helm. Das LKA Brandenburg hat sie darüber informiert und gewarnt. In einem Warnbrief an die Betroffenen schreibt das LKA aber auch, man könne aus der Liste keine konkrete Gefährdung ableiten. Es sei eine Datensammlung über Institutionen und Menschen, die als politische Gegner angesehen werden. Man könnte an dieser Stelle also erstmal lapidar feststellen, Anne Helm ist Kummer gewohnt. Doch dann geht die Sache mit den E-Mails los. Was jetzt sehr speziell ist an dieser Situation mit den NSU 2.0 unterschriebenen E-Mails, ist, dass sie eine sehr, sehr explizite Sprache verwenden. Zum einen mit klarem Bezug zur NS-Ideologie. Anne Helm sagt, der oder die Täter schreiben, als wären sie Teil einer Behörde, formulieren bürokratisch und betten sich selbst in eine Art NS-Hierarchie ein. Der Obersturmbannführer, der einige Mails an andere Betroffene unterschrieben hat, ist so ein Beispiel. Also es ist so eine Mischung aus einer bürokratischen Sprache, teilweise auch mit Behördenwissen und Behördensprache, die sich selbst so sieht, als würde sie das Urteil im Namen des Volkes vollziehen oder würde im Namen des Volkes handeln. Und zum anderen sind die Mails voller Hass auf Anne Helm als Frau. Diese ganz vulgären Beleidigungen und Vergewaltigungsfantasien, extreme Gewaltfantasien gegen weibliche Körper. Das ist sowohl inhaltlich, antifeministisch und sexistisch als auch ganz direkt frauenverachtend. Anne Helm ist eine der Personen, die E-Mails mit Morddrohungen bekommen, die mit NSU 2.0 unterzeichnet sind. Darunter sind viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Anwältinnen, Politikerinnen, Künstlerinnen, Journalistinnen. Der oder die Absender der E-Mails sind noch nicht gefasst. Was für Anne Helm bedeutet, jedes Mal, wenn sie ihr E-Mail-Postfach checkt, könnte wieder was gekommen sein. Die Endbossin. Warum Rechte ein Problem mit Frauen haben. Sendung von Elisabeth Fee. Frauen, die selbstbewusst auftreten und selbstbestimmt leben, so wie Anne Helm, die passen nicht in das ideologische Weltbild von Rechtsextremen. So viel ist klar. Das allein wäre theoretisch verkraftbar, wenn sich deren ideologisches Weltbild nicht gleichzeitig im fortdauernden Bürgerkriegszustand wähnen würde, hoffend auf den Tag X, der Tag, an dem das verhasste System endlich krisengeschüttelt zusammenbricht. Vielleicht nach einem Anschlag? Allerdings, bei der Analyse der zahlreichen rassistischen und rechtsextremistischen Attentate und Anschläge der vergangenen Jahre, kommt ein Tatmotiv immer wieder zu kurz. Der Hass der Täter auf Frauen. Besonders bedrohlich wird es halt, wenn in ihrer Vorstellung Frauen nicht mehr der natürlichen Frauenrolle, der vermeintlich natürlichen Frauenrolle entsprechen, während sie doch gerade die Krieger und Helden sein wollen. Dabei ist Frauenhass als zusätzliches Tatmotiv neben Rassismus und Antisemitismus offensichtlich und zieht sich wie ein roter Faden durch die Chronologie des Terrors der jüngsten Zeit. In Hanau, in Halle, aber auch in Christchurch, in Dayton oder in El Paso. Alle Täter hatten ein Verhältnis zu Frauen, das man getrost als gestört bezeichnen kann. Das wiederholt sich ja in fast allen Manifesten der Attentäter weltweit in den letzten Jahren. Manche sagen sogar, die Frau ist für rechtsextremistische Täter so etwas wie der Endboss, die letzte und schwierigste Gegnerin. Frauen sind sozusagen ein Stück Gegenkultur, das diese Sorte der Existenz bedroht. Diese Zündfunk-Generator-Sendung will den Tätern keinen Raum geben. Und doch genau diese Analyse anstellen, die bisher fehlt. Warum beziehen sich Rechtsextremisten in ihren Pamphleten immer wieder auf Demografie und Geburtenrate? Was haben Incels damit zu tun, also Männer, die unfreiwillig zölibatär leben und sich selbst als Incels bezeichnen? Und gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen Männern, die sich aus zunächst mal privatem Frust vernetzen und denen, die sich zur Anwendung von Gewalt entschließen? Dafür begeben wir uns in die Tiefen der völkischen Ideologie und, na klar, des Internets. Auf die Plattformen und in die Netzwerke und eben genau die anonymen Foren oder Chans oder Imageboards, die gerade nicht geschlossen sind. Gewaltverherrlichungen sind an der Tagesordnung. Gewaltfantasien vor allem, die sehr, sehr konkret geäußert werden. Denn da in der sogenannten Manosphere treffen sie aufeinander. Männer, verlorene Seelen, Trolle und Nazis. Eine düstere Subkultur, vereint in Frust, Hass und manchmal auch Entschlossenheit. Der Hass auf Frauen ist in diesem Teil des Internets wie Öl im Getriebe. Darauf können sich alle einigen und manche lässt dieser Hass so richtig heiß laufen. Abwertung, Entmenschlichung gehören dazu und das ist eben eine Voraussetzung dafür, dass Einzelne auch zur Gewalt greifen und zur Waffe greifen. Ich kann doch was hast du damit zu tun? Designer Drugs in meinem Blut und ich verschwinde in der Flut. Die Welt ist mir noch nicht genug. Verbrenn die Scheine in der Glut. Betäubt Gefühle mit dem Guss. Doch was hast du damit zu tun? Kripus, Worte, Flettig, Steigen, Lexus, Fahre, weg, ich denke an dieses Desert. Ekel, bin zu famous. Um zu schießen. Ich denk zu viel, kein Endorphin im Bettmobil. Ich kenn die Streets, vergess sie nie. Hör vor Dream. Ich bin zu high. Ich train zu tight. Sui, sui, suicide. Hier kennst du Moonlight. Ich kill den Sub in meinen Tooth. Doch was hast du damit zu tun? Der Mann, der im Februar in Hanau 10 Menschen erschossen hat, hat vor seiner Tat ein Pamphlet verfasst und es ins Internet gestellt. Verschiedene Analysen weisen ihm darin ein rechtsextremistisches Weltbild nach, außerdem eine Nähe zu Reichsbürgern und eine gewisse Ähnlichkeit seiner Aussagen zur Ideologie von führenden Vertretern der AfD. Es gibt in dem Pamphlet aber auch ein Kapitel mit der Überschrift »Frauen«. Der Täter schreibt darin, dass er sein Leben lang keine Freundin gehabt habe, weil er sich eben keine nehme, wenn er wisse, dass er überwacht werde. Freude und leistungshemmend sei das gewesen. Das Kapitel ist eine Mischung aus Frust und Wahn, aus Anspruchshaltung und Misogynie. Und das wiederum ist etwas, was der Täter von Hanau mit den Tätern von anderen Anschlägen gemeinsam hat. Der Mann, der im August 2019 in Dayton 9 Menschen erschossen hat, soll während seiner Schulzeit Listen geführt haben. Listen mit Menschen, die er töten und vergewaltigen möchte. Das haben Mitschüler nach der Tat berichtet. Er sei deswegen sogar von der Schule geworfen worden. Nur einen Tag vor dem Anschlag in Dayton erschoss ein Mann in El Paso in Texas 22 Menschen aus rassistischen Motiven, begründete das aber auch mit einem angeblichen, Zitat, Austausch der aussterbenden Babyboomer-Generation, Zitat Ende, durch Latinos. In seinem Pamphlet bezog er sich außerdem auf den Attentäter von Christchurch. Auch der bemühte in seinem Pamphlet den sogenannten großen Austausch, um den es hier gleich noch genauer gehen wird, bevor er in der neuseeländischen Stadt im März 2019 51 Menschen tötete. Er versuchte, seine Thesen mit Zahlen aus den Geburtsstatistiken zu belegen. Der Täter von Halle tat es ihm gleich. Zitat, ich glaube nicht an den Holocaust und Feminismus ist der Grund für die sinkende Geburtenrate. Zitat Ende. So beginnt sein Video, das er im Oktober 2019 live von seiner Helmkamera streamte. Und das dokumentierte, wie er 2 Menschen tötete. Im Grunde kann man das sehr genau am Anschlag in Halle zeigen. Und Stefan B., der eben auch seinen Anschlag live auf Twitch übertragen hat, hat zu Beginn dieser Übertragung zum Beispiel auch gesagt, dass der Feminismus für ihn der Feind sei, weil zum Beispiel die Geburtenrate dafür sorgt, dass weiße Menschen in der Unterzahl wären in nächster Zeit. Das ist Caroline Schwarz. Sie ist freie Journalistin und Autorin des Buchs Hasskrieger. Der neue globale Rechtsextremismus. Darin hat sie aufgeschrieben, was sie im rechten Dunstkreis des Netzes recherchiert und gelesen hat. In Chatgruppen, auf Imageboards und auf Plattformen, auf denen sich neben beispielsweise Gamern auch Rechtsextremisten treffen und austauschen. Zum Beispiel eben über Geburtenraten und Demografie. Dahinter steckt am Ende eben dieser große Verschwörungsmythos vom großen Austausch, dem sogenannten, den ja auch der Terrorist von Christchurch bemüht hat. Und da geht es im Prinzip darum, dass man die Vorstellung hat, die weiße Bevölkerung in Europa, aber auch Australien, in den USA und so weiter, solle ausgetauscht werden durch nicht weiße Menschen oder Muslime. Mit dieser Begründung wollte der Täter von Christchurch Muslime auslöschen. Der Täter von El Paso Latinos und der Täter von Halle Juden. Juden sollen sich die Sache mit dem großen Austausch im Übrigen erst ausgedacht haben, soweit die Verschwörungsidee. Antisemitismus spielt also eine große Rolle, Antifeminismus aber auch. Nämlich in der Form, dass Feministinnen kämpfen fürs Abtreibungsrecht und auch für das Recht, sich frei zu entscheiden, ob man Kinder möchte oder nicht. Und am Ende führt das eben auch zu einer geringeren Geburtenrate unter weißen Menschen. Und das ist eben Teil dieses angeblichen Austauschs. Die Erzählung vom großen Austausch hat schon lange einen festen Platz unter den rechten Verschwörungsmythen und ist anschlussfähig. Donald Trump spricht davon. Beatrix von Storch hat 2016 angebliche Pläne der UN zur Umvolkung getwittert. Und auch H.C. Strache warnte in Österreich vor dem Bevölkerungsaustausch. Das AfD-nahe Magazin Kompakt hat von einem 7-Punkte-Plan zum Volksaustausch geschrieben. Bei der identitären Bewegung ist die Legende fester Bestandteil der Ideologie und eben auch Rechtsterroristen beziehen sich darauf. Der große Austausch ist zu einem rechten Kampfbegriff geworden, der sowohl für Rechtspopulisten als auch für radikale Freaks funktioniert. Was dann wiederum die Frage aufwirft, wo eigentlich die Grenze zur Gewalt verläuft und ob es eine solche klare Grenze vielleicht gar nicht gibt. Die Legende vom großen Austausch jedenfalls ist für Rechte die ultimative Erzählung, was das völkische Welt- und Frauenbild angeht. Ja, in dieser Verknüpfung, dass Frauen in allererster Linie Mütter sind, dafür da sind, Kinder zu gebären, das Volk, die Rasse zu erhalten. Das ist klassisch nationalsozialistisch natürlich. Sagt Eike Sanders und mit klassisch nationalsozialistisch kennt sie sich aus. Sie ist Teil von NSU Watch und arbeitet beim APABITS, dem antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum in Berlin. Dort ist jeder Flyer und jedes Fanzine aus der rechten Szene archiviert, seit 1945. Was einen ganz guten Einblick in das weibliche Role Model rechts außen bietet. Genau, in dieser Vorstellung liegt eine unglaublich große Verantwortung bei den Frauen, Kinder zu kriegen. Das heißt, alle, die dagegen verstoßen, sowohl auf der individuellen Ebene, aber vor allen Dingen dann auf der ideologischen Ebene, sind Feindbilder. Das heißt, Frauen, westliche Frauen, emanzipierte Frauen, die nicht mehr 3 oder mehr Kinder kriegen wollen, sondern gleichberechtigt, emanzipiert Karriere machen und in die Sphäre der Männer eindringen, sind ein Feindbild. In ihrer Vorstellung ist ja dieses, also das, was dann jetzt der große Austausch heißt, was früher in den 90ern halt noch als Rassenkrieg bezeichnet wurde, geht es eben genau um mengenmäßige Verteilung von Weiß und Schwarz. Also so ganz super, super simpel gestrickt. So. Und da geht es einfach um eine zahlenmäßige Übermacht, die man haben will. Und da sind sie auf Frauenkörper angewiesen, also auf die Körper, die halt den Nachwuchs herstellen. Und deswegen ist es für sie so gefährlich, dieses Gefühl zu haben, dass Frauen sich dem Muttersein verweigern. Und damit zurück zu Anne Helm ins Berliner Abgeordnetenhaus, die in den Augen des oder der Verfasser der NSU 2.0 E-Mails so gar nicht in dieses Frauenbild passt. In den Nachrichten, die Anne Helm vom NSU 2.0 erhält, meint sie, die Ideologie von Mathilde Ludendorff zu erkennen. Eine Frau, die sich selbst als völkische Feministin bezeichnet hat und am völkischen Frauenbild der 20er und 30er Jahre mitgeschrieben hat. Das Magazin Der Spiegel hat sie in einem Artikel aus dem Jahr 1960 als Urmutter des deutschen Antisemitismus bezeichnet. Und da kann man sehr gut ablesen, was die Funktion von einer Frau ist in dieser völkischen Ideologie. Also auf der einen Seite hat gerade Mathilde Ludendorff gesagt, dass die Aufgabe einer Frau durchaus eine heilige ist, also das Kinderkriegen und für den Erhalt des Volkes zu sorgen. Also eine gewisse Überhöhung des Weiblichen hat es dort gegeben, aber ganz klar natürlich eine Rollenzuschreibung und die Frau hatte natürlich auch den Mann zu unterstützen. Den Verein, den Mathilde Ludendorff nach dem Krieg in Tutzing bei München gegründet hat, der Bund für Gotterkenntnis, den gibt es übrigens immer noch, mit schätzungsweise 240 aktiven Mitgliedern. Er wird vom Verfassungsschutz beobachtet, der den Verein als rechtsextrem einstuft. Das Vertrauen in die Arbeit der Sicherheitsbehörden hat bei Anne Helm und vielen anderen in den vergangenen Jahren allerdings gelitten. Erst recht, seitdem bekannt ist, dass manche der persönlichen Daten in den Drohmails höchstwahrscheinlich aus Datenbanken von Behörden abgerufen wurden. Weil es Daten sind, die nicht ohne weiteres recherchierbar sind und von denen wir wissen, dass bei anderen Betroffenen aus Polizeidatenbanken stammen. Und Drohungen sind auch gegen Familienangehörige, gegen die eigenen Kinder. Es sind gesperrte Meldeadressen, die da drin vorkommen und solche Sachen. Und das ist natürlich beängstigend. Anne Helm war früher bei der Piratenpartei. Für Wirbel sorgte sie, als sie 2014 vermummt und oben ohne in Dresden demonstrierte, zusammen mit einer Femenaktivistin. Es war zum Jahrestag der Luftangriffe auf Dresden. Thanks Bomber Harris stand auf ihrem Oberkörper. Eine Verhöhnung der Opfer der Bombenangriffe durch die Alliierten tönten ihre Kritiker nach der Aktion. Ein Fehler, gab sie selbst zu. Vor dem Neuköllner Rathaus, wo sie damals noch als Bezirksverordnete war, flogen Eier und Tomaten und Anne Helm erhielt ihre erste Todesdrohung. 2014 trat sie aus der Piratenpartei aus, schloss sich 2 Jahre später der Partei Die Linke an und ist inzwischen Fraktionssprecherin für Strategien gegen Rechts in Berlin. Dass sich die Absender der rechtsextremen Drohmails EmpfängerInnen wie die Anwältin Seda Bajai Yildiz, die Kabarettistin Idil Beida oder sie ausgesucht haben, wundert sie nicht. Sie alle engagieren sich laut gegen Rechts. Diese Ideologie, dass wir sozusagen volkszersetzend sind, ist eine, die sich deswegen gegen Frauen richtet, weil diese Ideologie ein sehr funktionales Verhältnis zu Frauen hat. Weil das Volk, so die Annahme, bedroht ist. Und zwar von nichts weniger als von einem Genozid. Anne Helm glaubt, dieser Begriff ist von den Rechten bewusst so gewählt. In der Ideologie von diesen Menschen reicht es aber, dass ihre Nachbarn nicht weiße Kinder bekommen, dass sie sich einem Genozid ausgesetzt sehen. Und in dieser Situation ist natürlich, wenn man sich solchen Aggressionen herbeifantasiert und sich einer solchen Aggression ausgesetzt sieht, dann macht das natürlich die extremsten Taten zu einer Verteidigungstat. Auf die es Applaus gibt, wo es Nachahmer gibt, wo Attentäter und Massenmörder zu Vorbildern werden. Das gab und gibt es immer wieder. Deswegen gehen seriöse Medien sparsam mit Informationen zu den Tätern um. Trotzdem wurde einer von ihnen zum absoluten Bezugspunkt. Anders Behring Breivik. Der Zündfunkgenerator befasst sich heute mit der Frage, welche Rolle Frauenhass für rechten Terror spielt. Auch Anders Behring Breivik schrieb seine rechtsextreme Motivation auf über 1000 Seiten auf. Darunter viel Unzufriedenheit über die Einwanderungspolitik von Norwegen. Geht es nach dem Kulturtheoretiker und Literaturwissenschaftler Klaus Teveleit, kann das aber gar nicht der ausschlaggebende Grund dafür sein, dass Breivik zum rechtsextremistischen Massenmörder wurde. Sein Buch Männerfantasien ist in den 70er Jahren erschienen und 2019 neu aufgelegt worden. Es gilt als Auftakt der Männerforschung, aber auch als Referenztext in der Gewaltforschung. In Männerfantasien und im Folgeband Das Lachen der Täter setzt sich Klaus Teveleit intensiv mit Texten und dem dokumentierten Verhalten von Gewalttätern auseinander und erstellt so ein Psychogramm der Tötungslust. Vom Wehrmachtssoldaten bis hin zum islamistischen Attentätern. Es ist ein Buch über die schlimmsten Anschläge und Massaker und deren Täter. Klaus Teveleit seziert haarklein, wie diese sich bei ihren Taten verhalten. Er bemerkt, dass sehr viele Täter ein Lächeln im Gesicht haben und kategorisiert die Täter schließlich in verschiedene Wahrnehmungsidentitäten, wie er es nennt. Er schreibt ihnen quasi Gefühle zu, die die Taten seiner Analyse nach in den Tätern auslösen. Da habe ich ja drei in meiner Fantasien daraus gearbeitet. Leerer Platz, blutiger Brei und Blackout. Ich würde sagen, für die Attentäter trifft am ehesten blutiger Brei zu. Blutiger Brei, So nennt Klaus Teweleit die Wahrnehmungsidentität von rechtsextremistischen Attentätern. Zitat: Nie fehlt die Beschreibung des Aufschlitzens von schwangeren Frauen und des Zerschlagens von Babyköpfen an Hauswänden oder Baumstämmen, schreibt Teweleit. Und arbeitet damit die besondere Grausamkeit heraus, mit der vor allem rechte Attentäter ihre Opfer töten. Deswegen sei es Bombenattentate, wo Leute zerfetzt werden, und exzessives Schießen. Breivik geht dicht an die Jugendlichen heran und schießt ihnen extra nochmal in den Kopf, auch wenn sie schon tot sind. Und warum? Es gibt einen psychophysischen Vorgang beim Täter, schreibt Teweleit. Zitat: Den blutigen Brei, den man als sein eigenes, fragmentiertes Innen empfindet, durch den Tötungsakt nach außen kehren. Nicht ich, die anderen, das andere, sind der blutige Matsch. Verantwortlich für dieses Empfinden, für dieses Selbstbild. Teweleit schreibt auch, die Täter fühlen sich bedroht, haben Angst, entwickeln deswegen ein soldatisches, gepanzertes Selbstverständnis. Verantwortlich dafür sind seiner Analyse nach eben genau nicht die vordergründig genannten Opfer, Latinos in El Paso, Muslime in Christchurch, Juden in Halle, sondern Menschen, die den Tätern oft und vor allem insgeheim noch viel mehr Angst machen. Das ist Angst vor Körperauflösung, das ist ihr zentrales Gefühl. Und das schreiben sie aus kulturell-sozialen Gründen im Patriarchat. Das hat sich entwickelt über 10.000 Jahre und mehr, schreiben sie den Frauen zu. Laut Teweleit ist also weniger Rassismus oder Antisemitismus die Motivation, sondern vor allem Frauenhass. Und zwar nicht etwa, weil die Täter zwangsläufig schwierige Erfahrungen mit Frauen gemacht hätten, auch wenn die Tatsache, dass der Täter von Hanau seine Mutter und der Täter von El Paso seine Schwester umgebracht haben, vielleicht ein Hinweis darauf sein könnte. Klaus Teweleit will mit seiner Analyse aber gar nicht in diese Details gehen. Er sagt, die wenigsten Attentäter hatten jemals vor ihrer Tat einen Zusammenstoß mit einer Person aus der Gruppe, gegen die sich der Anschlag gerichtet hat. Der Hass auf Frauen sitzt viel tiefer. Frauen sind die Verkörperung von Schlamm, Schleim, Brei, Matsch, Sumpf, besonders der weibliche Körper. Und auf den sehen sie es ja auch besonders ab. Immer mit dem Gefühl, wir sind bedroht und wir sind im Recht. Dieser gepanzerte Typ schützt sich durch Ordnung. Alles muss hierarchisch geordnet sein, sonst hält er die Welt nicht aus. Und jeder, der daran kratzt, und dazu gehören in vielen Fall die Frauen, sind Feinde. Von daher erklärt sich das, das kommt am erst so sinnlos vor, warum die amerikanischen Alt-Right-Killer im Moment, die ihre Bomben schmeißen, die zielen nicht direkt auf Frauen, sondern auf eine undifferenzierte Menge oder einfach auf Juden. Es müssen nicht speziell Frauen sein, aber in ihren Schriften steht dann, dieser Zustand der Welt kommt vom Feminismus her und schlimmer noch von marxistischem Feminismus, wie Breivik das sagt. Und mit Mal kommen konkrete Frauen ins Visier dieser Männer als Feindbilder. Werfen wir also einen Blick dorthin, wo diese Feindbilder arbeiten. Dorthin, wo diese für die Täter so unerträgliche Ideologie entsteht und seit 10, 15 Jahren unsere Gesellschaft angeblich infiltriert. In das Homeoffice-Büro einer Soziologin mit Schwerpunkt Geschlechterforschung, dem Hassobjekt schlechthin für viele Rechte. Sabine Haag ist Professorin an der TU Berlin und leitet dort das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterstudien. Als gemeinsamen Nenner in der angeblichen Motivation bzw. radikalen Gesinnung von rechten Attentätern erkennt auch sie Frauenhass. Hass auf die sogenannte Gender-Ideologie, Hass auf Feministinnen. Sie nennt das den Kitt, der diejenigen vereint, die versuchen, die in ihren Augen perfekte Welt herbeizuschießen. Eine Allianz im Geiste, die nicht nur am Rand der Gesellschaft steht, sondern mittendrin ist. Sabine Haag sieht die Gesellschaft, genauso wie Klaus Teweleit, als mitursächlich für die Radikalisierung von Tätern. Natürlich haben die Menschen die Ideologie gemacht in ihrem Tun. Und wir tun sie jeden Tag neu, indem wir alle in unterschiedlichem Ausmaß natürlich jeden Tag sozusagen auch patriarchale Ideologie reproduzieren in der Art und Weise, wie wir uns aufeinander beziehen, wie wir über Frauen und Männer nachdenken, in den Arten und Weisen, wie wir Arbeitsteilung organisieren, was wir sozusagen Männern und Frauen zuschreiben etc. Also das alles könnte man ja sagen, sind Weisen, wie wir alle tagtäglich diese gewaltförmigen, menschenverachtenden Ideologien produzieren und am Leben halten und damit gewissermaßen das Futter liefern für diese extremen Formen des Gewalthandels. Deswegen führt die Einzeltäterannahme, wie etwa bei dem Mann, der im Münchner OEZ 9 Menschen erschossen hat, in den Augen von Sabine Haag nicht weiter. Selbst wenn der alleine gehandelt hat. Wir müssen anerkennen, dass wir in diskriminierenden Verhältnissen leben. Ohne diese könnte sich eine tiefe, pathologische Überzeugung voller Hass bei den Tätern nicht ausbilden. Und wir müssen auch anerkennen, dass die ständige verbale Grenzüberschreitung in der öffentlichen Debatte, wie sie seit Beginn der Pegida-Demonstrationen und dem Aufkommen der neuen Rechten in Deutschland stattfindet, ebenso dazu beiträgt. Soziologisch könnte man das schon über Zeit zeigen, sozusagen, wie die diskursive Legitimierung von Gewalt eben auch zu einer Enthemmung führt und dazu führt, dass Gewalt legitimer erscheint. Wir sind wieder bei Eike Sanders im APABITZ in Berlin. Für sie markiert ein FAZ-Artikel die Zäsur, also den Moment, in dem Feminismus zum gesellschaftlichen Problem erhoben und der Hass auf Frauen, die nach Gleichberechtigung streben, begründet wurde. So wie ihn Caroline Schwarz im Netz beobachtet und Anne Helm in Form von Shitstorms erlebt und bekämpft. Da greifen sie auf Sachen zurück, die aus der Konservativen kommen. Also in Deutschland war das 2006 Volker Zastrow in der Taz. In der FAZ. Volker Zastrow schreibt im Jahr 2006 mehrere Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in denen er kritisiert, wie Gleichstellungs- und Gleichbehandlungspolitik als ideologisches Verfahren namens Gender Mainstreaming auf die politische Agenda kam. Zitat: Den Namen des erwähnten Verfahrens kennt kaum eine Frau in Deutschland, obwohl es angeblich ihren ureigensten Interessen dient. Gender Mainstreaming. Es ist schwer, diesen Begriff ins Deutsche zu übersetzen. Man findet in den zahlreichen Publikationen darüber keinen Versuch einer solchen Übersetzung, auch nicht auf der Homepage des Bundesfamilienministeriums. Die Unverständlichkeit ist also gewollt. Politische Geschlechtsumwandlung wäre die treffendste Übersetzung. Aber das ist keine mehrheitsfähige Forderung. So sieht es zumindest der Autor und reibt sich ebenso irritiert die Augen wie die Politiker, die er auf seiner Seite wähnt. Es ist Anfang der Nullerjahre und die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen, eine Konservative, macht auf einmal konkrete Gleichstellungspolitik und führt das Elterngeld ein. Volker Zastrow schreibt, Zitat: Abgeordnete mit einem herkömmlichen Familienbild, Klammer auf, Vater, Mutter und Kinder bilden die Familie, Klammer zu, fragen sich fast verzweifelt, woher das alles kommt und warum es, obwohl kaum jemand dafür zu sein scheint, gleichsam unwiderstehlich über die Politik hereinbricht. Der zum ersten Mal Sachen, die zwar der Vatikan schon vorher formuliert hatte, aber der zum ersten Mal dieses Feindbild Gender Mainstreaming ist, die politische Geschlechtsumwandlung der ganzen Gesellschaft und will Männer und Frauen abschaffen und ist unglaublich gefährlich, der das sozusagen als genuin Konservativer über ein konservatives Medium so formuliert hat, dass alle sich darauf beziehen. Also das haben die nicht erfunden, so. Das haben die aus der sogenannten gesellschaftlichen Mitte genommen. Auch weil in der Mitte der Gesellschaft das Thema Geschlecht inzwischen viel präsenter ist. Ein eigenes Politikfeld geworden ist, zu dem sich auch Menschen wie Markus Söder irgendwie verhalten. Und eben auch Rechte. Sie positionieren sich dazu. Sie nutzen die öffentliche Debatte. Gemeinsam sind all diesen Debatten zwei Punkte. Erstens, dass Frauen darin gar nicht so oft zu Wort kommen, sondern dass sie auch hier zu einer Verfügungsmasse werden, zu einer diskursiven Verfügungsmasse. Was Frauen angeblich wollen, vor allem aber, was sie sollen, das sind Themen, an denen sich wunderbar positioniert werden kann, sowohl von konservativer Seite als auch von ganz rechts. Und zweitens, dass Wortführerinnen und Wortführer als politische Gegner gebrandmarkt werden. Alles Schwarzer ist das klassische Feindbild, an dem sich die politische Mitte genauso abarbeiten kann wie der rechte Rand. Immer noch. Mit im Boot sitzen viele Feministinnen, die mit Alles Schwarzer und ihrem Blick auf den Feminismus nicht mehr viel gemeinsam haben. Und auch die so bezeichnete Homo-Lobby ist so ein Beispiel. Also Menschen und Organisationen, die sich für Rechte von Homosexuellen einsetzen. Ihnen allen wird vorgeworfen, dass sie sich zu sehr einmischen in die Privatsachen von, naja, hauptsächlich Männern. Und deswegen ist Antifeminismus sehr viel expliziter auch geworden, sowohl in der Gesamtgesellschaft als auch dann in rechtsterroristischen Taten. Über die Imageboards sind sie eben verbunden mit dieser Frauenfeindlichkeit. Das Ziel, was sich die jeweiligen Täter ausgesucht haben, variiert ja ein wenig. Also in Halle war es zunächst der Angriff auf die Synagoge und dann das Ausweichen auf einen Dönerladen. Und Antifeminismus spielt aber eine große Rolle in rechtsradikalen Kreisen allgemein. Und das ist der wichtige Punkt. Im Prinzip macht man sich ja ständig lustig über Feministinnen, über Gender, Mainstreaming und all diese Begrifflichkeiten. Das ist ja auch zum Beispiel sehr zentral in der AfD und aber auch in anderen. Und das sieht man auch in dieser reflexhaften Abneigung von MeToo, von allen möglichen feministischen Kampagnen, Aktionen, Vorstößen, die es gibt, dass man es da eben versucht, auch für sich zu vereinnahmen. Und Antifeminismus ist so eine Geschichte, die jetzt per se nicht als so menschenfeindlich verstanden wird, vielleicht immer, und die aber auch einen sehr, sehr großen Anknüpfungspunkt innerhalb der Mitte der Gesellschaft hat. Klaus Teweleit, der Autor von Männerfantasien, geht noch einen Schritt weiter. Von der Gesellschaft hinein in das tiefste Innere der Täter. Das Tatmotiv Frauenhass. Es ist ein Ausdruck davon, dass sie überwiegend mit Frauen überhaupt nichts zu tun haben und Frauen nicht kennen. Und das ist etwas, was wir ja schon gehört haben. Im Manifest vom Attentäter von Hanau. Der, der keine Freundin gefunden hat als Jugendlicher und das als Freude- und leistungshemmend beschrieb, weil er meinte, ja einen Anspruch drauf zu haben. Der, der höchstwahrscheinlich ein sogenannter Incel war. Also Teil dieser Community von heterosexuellen Männern, die meinen, im unfreiwilligen Zölibat zu leben und daraus Frauenhass und Anspruchsdenken ableiten. Das bedeutet Incel nämlich, Involuntary Celibate abgekürzt. Und damit willkommen in der Manosphere. Why does the sun go on shining? Why? Does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars? Die Geschichte der Incel-Bewegung beginnt 1996. Alana ist gerade Mitte 20 und datet den Mann, der ihr erster Freund werden wird. Genau, Alana, eine junge Kanadierin und ja, eine Frau. Alana hat der Incel-Bewegung zu ihrem Namen und vielleicht sogar zu ihrer Existenz verholfen, ohne dass sie es wollte. Alana ist damals glücklich mit ihrem Freund und überhaupt glücklich, dass es endlich geklappt hat, dass sie eine Beziehung hat. Sie hat eine Psychotherapie hinter sich und eine lange Zeit, in der sie dachte, das wird nichts mehr. Ihre Freude über die neue Zuversicht will sie teilen und startet eine Seite, die Alanas Involuntary Celibacy Project heißt. Handgecodet, HTML, nur Text. Sie schreibt ihre Geschichte auf und will Mut machen, nimmt die Website online und die Leute fangen an, ihr Nachrichten zu schreiben. Bald gibt es eine Mailingliste und ein Forum. Alana sagt am Anfang waren ein paar hundert Leute im Forum. Die Leute waren freundlich, schreibt sie heute in einer Stellungnahme zu den weiteren Entwicklungen ihres Forums, die sie online veröffentlicht hat. Sie schrieben über ihr Leben und ihre Probleme. Die Leute auf der Mailingliste waren oft deprimiert und frustriert, aber auf keinen Fall gewalttätig. Alana schreibt, sie musste das Forum nicht einmal moderieren. Im Jahr 2000 bietet ein User an, sie abzulösen und setzt ein neues Forum auf. Ab diesem Moment verändert sich das Forum von einem Ort, an dem sich Menschen gegenseitig unterstützen, in die Incel-Bewegung. Der erste Mörder, dessen Spuren dorthin zurückverfolgt werden können, ist ein Mann, der 2014 in Isla Vista 6 Menschen tötet. In seinem Abschiedsvideo sagt er, dass er das Opfer sei. Manche Incels vergleichen sich und ihr Leben sogar mit dem Schicksal von Juden im Dritten Reich und leiten daraus eine bestimmte Anspruchshaltung ab. Sie glauben, dass sie ein angeborenes Recht auf Sex haben, das ihnen verwehrt wird. Sie bezeichnen Frauen als Femoids, was man vielleicht als Weibchen übersetzen könnte. Ein entmenschlichender Begriff, eine Reduzierung auf ihre biologische Funktion und damit ein Klassiker in der Manosphäre, dem Teil des Internets, in dem sich Antifeministen, Männerrechtler und rechte Verschwörungsanhänger treffen, sagt Caroline Schwarz, die Autorin des Buchs Hasskrieger. Und wo die Attentäter ihre Pamphlete veröffentlichen. Nicht in jedem dieser Pamphlete, die die Täter veröffentlicht haben, spielen Frauen und spielt der Feminismus immer eine Rolle, aber es ist immer ein sehr großer Anknüpfungspunkt. Also was man sagen kann, ist, dass genau die Terroristen, von denen wir gerade sprechen, also Christchurch, Halle, El Paso und auch einige andere, ihre Pamphlete auf Imageboards veröffentlicht haben und sich auch auf diese sehr terroraffinen Communities beziehen und dass der Frauenhass da eine gewaltige Rolle spielt. Insofern ist der Bezug auch teilweise implizit da. Geht es nach der Autorin Caroline Schwarz, dann kann man gewisse Radikalisierungsprozesse, die aus einem hasserfüllten Umfeld herrühren, durchaus beobachten. Und zwar, wenn man sich beim Blick darauf nicht auf alte Schulfotos oder Facebook-Posts beschränkt, sondern dahin schaut, wo viele der Täter viel Zeit verbracht haben. In bestimmten Ecken des Internets. Unter Manosphere versteht man schon auch noch ein breites Spektrum von Antifeministen, Frauenfeinden und auch Männerrechtlern im Prinzip oder sogenannten Männerrechtlern, müsste man sagen, die sich vor allem durch ihre Opposition gegenüber Frauen und Feministinnen kennzeichnen und auch queeren Menschen tatsächlich. Und da gibt es aber ganz unterschiedliche Phänomene. Also es gibt so die älteren Männerrechtler, die oft aus Beziehungen herauskommen und über die Beziehung zu ihren Kindern auch zum Beispiel sich definieren und darüber eben in diese Richtung rutschen. Es gibt aber auch Incels, also das sogenannte Involuntary Celibate, das im Prinzip vor allem junge Menschen zusammenbringt und die von sich sagen, dass sie eben gegen ihren eigenen Willen keinen Sex haben oder keine sexuellen Kontakte haben und die nochmal eine andere Demografie haben. Also im Prinzip kann man sagen, die Manosphere ist so ein bisschen vergleichbar mit der Alt-Right. Caroline Schwarz recherchiert seit Jahren in diesem Teil des Netzes. Sie sagt ganz klar, man kann schon auch sagen, dass es eine ganz große Reihe von diesen Männern gibt, die nicht zum Terroristen werden. Aber einen gewissen kausalen Zusammenhang gibt es eben doch. Ganz oft ist es aber so, dass diese Community, die sie bauen, im Prinzip aber den fruchtbaren Boden für die, die Gewalt ausüben werden, legt. In ihrem Buch Hasskrieger beschreibt Caroline Schwarz, wo und wie das passieren kann. Sie erzählt von Zoom-Bombing, wo gezielt und verabredet Zoom-Videokonferenzen gehackt und gecrashed werden und den Teilnehmenden Bilder gezeigt werden, auf denen beispielsweise Kinder missbraucht werden. Eine derartige Grenzüberschreitung und Entmenschlichung finde permanent statt, auch in Bezug auf Frauen. Man hat das zum Beispiel im Zusammenhang mit Gamergate gesehen, das ist ja auch schon 6 Jahre her inzwischen. Ohne die Gaming-Community pauschal und verallgemeinernd über einen Kamm scheren zu wollen, es gibt eben einen Teil der Community, der eine hypermaskuline Vorstellung von Gaming hat. Beispiel Gamergate. Eine Zäsur in Sachen Hass im Netz, schreibt Caroline Schwarz. Ein Ex-Freund einer Spieleentwicklerin hat eine Art offenen Brief veröffentlicht, in dem er ihr unterstellt, sie habe mit jemandem geschlafen, der im Spielejournalismus tätig ist, um eine gute Bewertung zu bekommen. Das war damals schon falsch. Es gab in dieser Beziehung auch Gewalt. Und nichtsdestotrotz hat das Ganze eine riesige Kampagne losgetreten, die unter dem Vorwand geführt wurde, man würde sich für Ethik im Spielejournalismus einsetzen. Aber im Prinzip ging es darum, den eigenen für sich besetzten Raum zu verteidigen gegen Frauen, gegen Veränderungen auch. Also im Prinzip waren das sehr viele junge, ältere Männer teilweise auch, die vor allem Spieleentwicklerinnen, aber auch Spielejournalistinnen angegriffen haben, weil sie das Gefühl hatten, ihr Raum, ihre Gaming-Kultur, die sie als sehr männlich verstanden haben, wird angegriffen. Und das führte eben tatsächlich dazu, dass die Frauen teilweise ihre Wohnungen verlassen mussten, weil sie sich so unfassbar bedroht gefühlt haben. Und Teile von Gamergate leben eigentlich bis heute weiter. Was bei Gamergate passiert ist, prägt die Art und Weise, wie Hass gezielt gegen Frauen eingesetzt wird. Bis heute. Strategisch, bei der gezielten Verabredung von Shitstorms auf Frauen zum Beispiel. Aber auch, was die benutzte Sprache bei Drohungen angeht. Und hier ist sie wieder, die fließende Grenze. Caroline Schwarz beschreibt in ihrem Buch, wie auch Rechtsradikale und Rassisten diese Struktur benutzen und immer wieder neu befeuern. Mit neuen Games zum Beispiel, rassistischen, antisemitischen und frauenfeindlichen Spielen. Das Spiel Rape Day ist so eines. Der Spieler wird in einem apokalyptischen Spielszenario ermuntert, Frauen zu vergewaltigen. Ein Spiel empfand den Anschlag von Christchurch nach, kostete $14,88 und Caroline Schwarz schreibt dazu, die Zahlenfolge ist unter Neonazis beliebt. Die 14 steht für 14 Words, gemeint ist der Glaubenssatz vieler Neonazis und Rassisten, der auf den US-amerikanischen Neonazi David Lane zurückgehen soll. We must secure the existence of our people and a future for white children. Da ist sie wieder, die Demografie. Und ja, die 88 steht für Heil Hitler. Das Imageboard 8chan soll am Ende 1 Million Nutzer gehabt haben, wurde allerdings im Jahr 2019 von seinem Betreiber geschlossen, nachdem mehrere Täter ihre Manifeste dort veröffentlicht hatten. Auch der mutmaßliche Attentäter von Halle hat sich dort wahrscheinlich radikalisiert. Er bezieht sich in einem seiner Dokumente auf den Betreiber eines Gaming-Unterforums. Blicken wir also zum Abschluss auf Halle. Da macht die Gesellschaft dem Attentäter gerade den Prozess. Es ist ein emotionaler Prozess, der weltweit Aufmerksamkeit erregt. Das Privatleben des Angeklagten stand schon ausgiebig im Mittelpunkt. Seine rechtsextremistische Einstellung ist bekannt. Die Tatsache, dass er Teil einer Online-Community war, die Punkte und Bewertungen für Anschläge verteilt, auch. Caroline Schwarz ist noch etwas aufgefallen. Stefan B. hat in den Vernehmungen zum Beispiel gesagt, ihm tut leid, dass ein junger Mann gestorben ist, aber es tut ihm nicht leid, dass er eine Frau erschossen hat. Und auch da zeigt sich eben das Weltbild des Täters am Ende, also dieser absolute Frauenhass, der sich da Bahn gebrochen hat. Auch Anne Helm würde sich mehr Aufmerksamkeit wünschen für das Motiv Frauenhass. Es sieht ja gerade immer mehr danach aus, als wäre der Sachverhalt um die NSU 2.0 Drohmails einer der größten Polizeiskandale, die es in Deutschland jemals gab. Weil sich die E-Mails teilweise aufeinander beziehen, weil sie immer wieder Informationen enthalten, die so privat und persönlich sind, dass sie eigentlich niemand wissen kann. Und vor allem, weil immer wieder solche privaten Daten von Rechnern bei Polizei und anderen Behörden abgerufen wurden. Ein Ermittlerteam von derzeit 60 Personen arbeitet daran, die Verfasser zu finden. Seit dem ersten Auftauchen 2018 bis zur Produktion dieser Sendung im September 2020 wurden über 80 der Schreiben verschickt. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und wie Anne Helm das findet, Jetzt muss ich mal nachdenken, wie ich das ausdrücken will. Also ich erlebe viel Unterstützung, ich erlebe aber auch viel Handlungsunfähigkeit und eine Erwartungshaltung an mich, Verständnis für diese Handlungsunfähigkeit zu haben. Und das ist etwas, was ich so inzwischen so hinnehme, weil ich das auch schon so lange so erlebe. Und natürlich entwickelt man selbst irgendwie Strategien im Umgang damit. Viele Betroffene vernetzen sich inzwischen und gehen damit auch an die Öffentlichkeit, grüßen den Obersturmbahnführer mit der Message: Du kriegst uns nicht klein. Auch die Kabarettistin Idil Beider ist Teil davon. Also das Ganze geht ja schon eine ganze Weile so, quasi anderthalb bis zwei Jahre bekomme ich eben Morddrohungen auf meine Telefonnummer und jetzt auch gestern auf meine private E-Mail. Und das alles ist unterzeichnet mit dem SS-Obersturmbahnführer oder gestern NSU 2.0. Das ist jetzt erstmal die Situation. Ich habe das 8-mal angezeigt und es wurde 8-mal eingestellt. Ich fühle mich ja total ignoriert, ne? Also man wiegelt mich ab, man stellt die Verfahren ein. Ich weiß nicht, ob die wirklich ermittelt haben. Ich weiß auch nicht, warum das mit mir nicht kommuniziert wird. Ich habe jetzt gestern Nachmittag, nach all diesen großen Interviews, habe ich dann ein Beratungsgespräch angeboten bekommen von der Frankfurter Polizei. Und ich werde mich da ganz bestimmt auch auseinandersetzen mit. Aber natürlich kommt es einfach viel zu spät. Anne Helm formuliert da sehr klare Wünsche. Das fängt beim Verständnis von Ermittlungsbehörden für die Verletzlichkeit von Frauen an, was zum Beispiel einen gezielten, koordinierten Shitstorm angeht. Und das geht bis zu der möglichen Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die am Wohnort der Täter konzentriert Fälle verfolgen können. Momentan sind meist die Staatsanwaltschaften am Wohnort der Betroffenen zuständig, die mit der Menge an Verfahren überfordert sind. Auch deswegen haben Anzeigen nicht immer Erfolg. Und dann wäre da noch die Gesellschaft, die irgendwann mal einsehen müsste, dass es Sexismus und Misogynie gibt, dass die Worte, die fallen, und die Taten, die in diesem Kontext passieren, hässlich sind und meistens unerträglich. Und dass das aber nicht aufhören wird, wenn man nicht endlich ganz genau hinschaut. Im Moment habe ich das Gefühl, es gibt eine große Sprachlosigkeit und die Befürchtung davor, dass dieses Phänomen größer werden könnte. Die Abstände zwischen rechtsterroristischen Anschlägen werden kürzer. Und es gibt kaum Gegenstrategien. Es müssen aber Strukturen erkannt und entwaffnet werden. Und wir brauchen auch ein gesellschaftliches, ideologisches Rüstzeug dagegen. Und auch das haben wir nicht bei der Hand. Und wir erleben jetzt Debatten aus einer gewissen, ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist so kollektiv perplex. Und eine kleine Hoffnung habe ich, dass uns das zumindest dazu führt, uns alle zu fragen, was wir jetzt brauchen und auch den Willen, Handwerkszeug zu entwickeln, um dem entgegentreten zu können. Aber es ist natürlich eine Reaktion, die reichlich spät kommt und die auch zynisch ist, gerade für Menschen, die schon seit langem davon betroffen sind. Die Endbossin. Warum Rechte ein Problem mit Frauen haben. Sendung von Elisabeth Fee. Ton und Technik: Christine Frey und Wolfgang Lösch. Produktion und Musikauswahl: Rainer Schaller. Redaktion: Caroline von Lozo. Zündfunk.